Ich beantrage, Euer Ehren. Voruntersuchung vor dem Polizeigericht in der Great Marlborough Street. Dass der Fall vor Eintritt in die Beweisaufnahme vertagt wird, damit ich mich mit meinem Mandanten Lord Queensberry beraten kann und mehr Zeit habe, den Fall zu bedenken. Oscar Wilde gegen John Douglas, Marquis von Queensberry. Euer Ehren. Samstag, den 2. März 1895. Ich möchte gegenwärtig nur den Aufruf eines Zeugen beantragen, dessen Aussage sehr kurz ist. Der ganze Fall könnte dann auf nächste Woche vertagt werden. Einverstanden. Ihr Zeuge. In den Zeugenstand wird gerufen. Am 18. Februar dieses Jahres. Sidney Wright. Kam der Beschuldigte in den Club und sprach mich an. Number 13, Albemarle Street, Piccadilly. Er übergab mir die dem Gericht vorliegende Karte, auf die er in meiner Gegenwart geschrieben hatte, für Oscar Wilde. Zuhälter und Sodomit. Euer Ehren, die Worte, die ich geschrieben habe, lauten nicht für Oscar Wilde Zuhälter und Sodomit, sondern für Oscar Wilde, der als Sodomit posiert. Nehmen Sie das zu Protokoll. Marquis von Queensberry stellt fest, dass seine Worte für Oscar Wilde, der als Sodomit posiert, lauten. Fahren Sie fort. Er sagte, geben Sie diese Karte Oscar Wilde. Am 28. Februar kam Mr. Oscar Wilde in den Club. Ich übergab ihm den Umschlag mit der Karte und sagte, das hat Lord Queensberry für Sie hinterlassen. Der Zeuge unterschreibt seine Aussage. Lassen Sie mich kurz etwas sagen, Sir. Sir George Lewis für den Marquis von Queensberry. Ich wage zu behaupten, dass Sie, wenn Sie die Umstände dieses Falles genauer kennen, der Ansicht sein werden, dass Lord Queensberry unter Gefühlen der starken Entrüstung so handelte, wie er es tat. Darauf kann ich mich jetzt nicht einlassen. Ich beantrage, Sir, dass Ihre Lordschaft gegen Zusicherung einer Kaution von 1.000 Pfund auf freiem Fuß bleiben kann. Ich hätte gerne eine Bürgschaft. Mr. Charles Octavius Humphreys für die Anklage. Lord Queensberry wird nicht davonlaufen. Der Fall wird um eine Woche vertagt und der Beschuldigte wird eine Bürgschaftszahlung in Höhe von 500 Pfund leisten sowie eine Kautionszusicherung in Höhe von 1.000 Pfund abgeben müssen. Oscar Wilde im Kreuzverhör. Hörspiel nach der ersten vollständigen Niederschrift des Queensberry-Prozesses von Merlin Holland. Hörspielbearbeitung und Regie Norbert Schäffer. Mr. Oscar Fingal O'Flaherty Wills Wilde. Zweite Voruntersuchung vor dem Polizeigericht in der Great Marlborough Street. So lauten Ihre Namen? Ja. Sind Sie Dramatiker und Autor? Samstag, den 9. März 1895. Ich glaube, ich bin als Dramatiker und Autor bestens bekannt. Beantworten Sie bitte nur die Fragen. Mr. Wilde wird vereidigt. Ja. Und Ihr Wohnsitz ist Number 16, Tite Street, Southwest. Ja. Sind Sie mit dem Beschuldigten und mit vielen Mitgliedern seiner Familie bekannt? Ja. Wann ungefähr lernten Sie den Beschuldigten kennen? Oh, ich glaube, es war um das Jahr 1893. Erinnern Sie sich an eine Gelegenheit, als Sie mit Lord Alfred Douglas, seinem Sohn, im Café Royal Ihren Lunch einnahmen? Ja. Betrat der Beschuldigte den Raum, als Sie dort lunchten? Ja. Und kam Lord Queensberry an denselben Tisch, an dem Sie mit Lord Alfred Douglas im Café Royal lunchten? Ja. Hat er sich zu Ihnen gesetzt und am selben Tisch wie Sie seinen Lunch eingenommen? Ja. Wie viel Zeit verging danach, bis Sie ihn wieder trafen? Ich glaube nicht, dass ich Lord Queensberry danach wiedergesehen habe, bis, wie ich meine, Anfang März 1894. War das bei einer Gelegenheit, als Sie mit Lord Alfred Douglas im Café Royal Ihren Landscheinnamen? Ja. Kam er an denselben Tisch? Ja. Erhielt er eine Einladung, an denselben Tisch zu kommen oder nicht? Nein. Er kam heran und begrüßte seinen Sohn mit Händeschütteln, dann auch mich, und wir haben ihn eingeladen, sich zu uns zu setzen. War das kurz nachdem Lord Alfred aus Ägypten zurückgekehrt war? Unmittelbar danach. Kurz darauf übergab Ihnen Lord Alfred Douglas einen Brief. Sehen Sie sich mal diesen Brief an, der vom 1. April datiert ist. Einen Augenblick. Ich unterbreche die Beweisaufnahme nur ungern, aber sagen Sie mir bitte, was Sie damit beabsichtigen. Ich beabsichtige, Euer Ehren, den Zeugen zu fragen, ob Lord Alfred Douglas ihm diesen Brief übergeben hat oder ob er ihm diesen Brief nur gezeigt hat. Mein Einwand bezieht sich darauf, dass hier weitere Beweismittel eingeführt werden sollen, die sich auf andere Fakten beziehen. Es geht im Augenblick nur um die Frage, ob diese Karte den Tatbestand einer Verleumdung erfüllt oder nicht. Ja, ich beabsichtige, noch weitere Verleumdungen außer dieser Karte einzubeziehen, und das hier ist eine davon. Ich kann Sie nicht daran hindern. Ich habe mir die Sache genau überlegt. Ich hätte Ihnen eigentlich lieber davon abgeraten. Nun, Sir, Ihre Vorschläge sind stets äußerst wertvoll. Wenn ich bedenke, wie es weitergehen könnte, dann sollten Sie diesen Versuch unbedingt aufgeben. Nun gut, dann beuge ich mich Ihrer überlegenen Einsicht und nehme Ihren Vorschlag an, der, wie ich bereits sagte, sehr oft von großem Wert ist. Ich habe keine weiteren Fragen an den Zeugen. Wollen Sie Zeugen aufrufen, Mr. Carson? Nicht hier. Mr. Edward Henry Carson, Mitglied des Parlaments für den Marquis von Queensberry. Gegen den Beschuldigten wird in der nächsten Sitzungsperiode Central Criminal Court verhandelt und die Zeugen werden unter Androhung eines Ordnungsgeldes von 40 Pfund verpflichtet, zur Verhandlung zu erscheinen und die Anklage zu vertreten. Ich nehme an, die Kaution ist die gleiche wie beim letzten Mal. Ist der Gentleman anwesend, der für den Beschuldigten beim letzten Mal die Kaution gestellt hat? Ja. Dieselbe Kaution. Verfahren vor dem Central Criminal Court, Old Bailey. Oscar Wilde gegen John Douglas, Marquis von Queensberry. Vorrichter Collins und einer geschworenen Jury. Mittwoch, 3. April 1895. 10.30 Uhr. Euer Ehren. Meine Herren Geschworenen. Sir Edward Clark, Kronanwalt, Mitglied des Parlaments, für die Anklage. Wie Sie gehört haben, lautet die Anklage auf böswillige öffentliche Verleumdung von Mr. Oscar Wilde durch den Angeklagten. Öffentlich vorgetragen wurde diese Verleumdung in Form einer Visitenkarte, die Lord Queensberry in dem Club hinterließ, dem Mr. Oscar Wilde angehört. Es handelt sich um eine Visitenkarte Lord Queensberrys mit Namensaufdruck und mit dem handschriftlichen Vermerk für Oscar Wilde, der als Sodomit posiert. Die Veröffentlichung einer solchen Aussage, das Hinterlassen einer solchen Karte beim Portier eines Clubs, stellt natürlich einen sehr schwerwiegenden Akt dar, der geeignet ist, den Namen und die Stellung jener Person zu beeinträchtigen, über die diese beleidigenden Andeutungen gemacht wurden. Durch die Verteidigungsschrift, die der Angeklagte heute dem Gericht vorgelegt hat, wird indes noch eine viel gravierendere Streitfrage aufgeworfen. Er sagt, seine Behauptung sei wahr und er habe sie im Interesse des Allgemeinwohls erhoben. In der Einlassung des Angeklagten findet sich eine ganze Reihe von Beschuldigungen, wobei die Namen bestimmter Personen, vieler Personen, genannt werden und behauptet wird, Mr. Oscar Wilde habe alle diese Personen angestiftet, diese schweren Vergehen mit ihm zu begehen. Er habe mit ihnen allen unzüchtige Handlungen vorgenommen und sich dadurch schuldig gemacht. Es ist die Aufgabe jener, die diese sehr schwerwiegende Verantwortung auf sich geladen haben, nunmehr sie mit Hilfe glaubwürdiger Zeugen davon zu überzeugen, dass jene Vorwürfe der Wahrheit entsprechen. Mr. Wilde, Sie sind, soviel ich weiß, auf die Behauptungen aufmerksam gemacht worden, die in dieser Verteidigungsschrift aufgestellt werden. Ja. Ist an irgendeiner dieser Anschuldigungen etwas wahr? Nein, absolut nicht. Keine entspricht der Wahrheit. Kreuzverhör durch Mr. Edward Henry Carson. Sie haben zu Beginn Ihrer Befragung ausgesagt, Sie seien 39 Jahre alt. Ich glaube, Sie sind über 40, nicht wahr? Das glaube ich nicht. Ich meine, dass ich entweder 39 oder 40 bin. 40 ist mein nächster Geburtstag. Wenn Ihnen meine Geburtsurkunde vorliegt, lässt sich die Angelegenheit ja leicht klären. Sie wurden, soweit ich weiß, am 16. Oktober 1854 geboren? Ja, ich beabsichtige nicht im Geringsten, mich jünger zu machen. Ich versuche bezüglich des Datums korrekt zu sein. Demnach wären Sie etwas über 40. Na gut. Darf ich Sie fragen, wissen Sie zufällig, wie alt Lord Alfred Douglas war oder ist? Lord Alfred Douglas wurde, soweit ich weiß, an seinem letzten Geburtstag 24. Ich meine, an seinem nächsten Geburtstag wird er 25 sein. Darf ich also feststellen, dass er, als Sie ihn kennenlernten, ungefähr 20 oder 21 Jahre alt war? Ja. Ich glaube, Mr. Wilde, ich darf davon ausgehen, dass Sie ungeachtet der gelegentlichen Proteste von Lord Queensberry Ihre enge Freundschaft mit seinem Sohn Lord Alfred Douglas bis in die Gegenwart fortgesetzt haben. Bis zu diesem Augenblick. Gewiss doch. Und Sie haben sich gemeinsam mit ihm an vielen Orten aufgehalten? Ja. Oxford? Oxford. Brighton? Ja. Worthing? Ja. Sie haben ihm nie eine Wohnung gemietet? Niemals, nie. Waren Sie mit ihm auch an anderen Orten? Sie meinen in anderen Städten? Nein, an anderen Orten in England. Cromer? Und soweit ich weiß, auch in verschiedenen Hotels in London. Ja. Zwei Hotels in der Albemarle Street? Eins in der Albemarle Street und eins in der Dover Street. Das Savoy? Ja. Haben Sie jemals für sich selbst eine Wohnung gemietet, Mr. Wilde, zusätzlich zu Ihrem Haus in der Tite Street? Ja. Wo? In St. James Place, Number 10 and 11. Hat Lord Alfred Douglas sich dort aufgehalten? Er hat dort vorbeigeschaut. Ich glaube, Sie sind mit ihm auch ins Ausland gefahren? Wir sind mehrfach im Ausland gewesen. Auch kürzlich noch, glaube ich? Ja. In Monte Carlo? Ja, in Monte Carlo. Haben Sie in Brighton in Number 26 Kings Road Ihren Artikel für The Chameleon geschrieben? Nein, er wurde nicht dort geschrieben. Sie haben vermutlich bemerkt, dass in The Chameleon auch Beiträge von Lord Alfred Douglas enthalten waren. Ja. Hat er diese Beiträge während Ihres Brighton-Aufenthaltes geschrieben? Nein. Wie bitte? Nein. Wissen Sie, wann er sie schrieb? Sie wurden geschrieben, als er noch in Oxford war. Haben Sie sie gebilligt? Ich halte sie für außerordentlich schöne Gedichte. Außerordentlich schöne Gedichte? Ja. Das eine Lob der Scham und das andere Zwei Lieben. Ja. Die beiden Lieben waren zwei Knaben. Ja. Einer nennt seine Liebe wahre Liebe. Ja. Die Liebe des anderen Knaben ist Scham. Ja. Ich bin die wahre Liebe, ich entflamme die Herzen der Jungen und Mädchen füreinander, darauf der andere seufzend, wie du willst. Ich bin die Liebe, die sich stets verhehlt. Ja, das ist die letzte Zeile. Sind Sie der Meinung, dass sie Unzüchtiges suggeriert? Nein. In keiner Weise? Nein, gewiss nicht. Sie haben Der Priester und der Messdiener gelesen? Ja. Steht es für Sie auch nur im Geringsten außer Zweifel, dass es sich dabei um einen unanständigen Beitrag handelt? Vom literarischen Standpunkt aus betrachtet halte ich ihn für äußerst unanständig. Sie missbilligen ihn nur vom literarischen Standpunkt. Für einen Literaten ist es unmöglich, einen Text anders zu beurteilen als nach seinen literarischen Mängeln. Ich glaube, dass die Themenwahl verkehrt war, der Gegenstand, die Schreibweise völlig falsch, die ganze Behandlung falsch. Die ganze Behandlung falsch? Ja, und das Thema falsch. Man hätte etwas Schönes daraus machen können. Mr. Wilde, Sie scheinen der Ansicht zu sein, dass es so etwas wie ein unmoralisches Buch nicht gibt. Ja. Das ist Ihre Ansicht? Ja. Dann nehme ich an, dass ich daraus schließen darf, dass dieser Beitrag Ihrer Meinung nach nicht unmoralisch war. Ja, schlimmer noch, er ist schlecht geschrieben. Nicht wahr? Es ist doch die Geschichte eines Priesters, der sich in einen Messdiener verliebt hat. Den Jungen, der ihm bei der Messe assistiert. Ja. Nachdem den Priester eine Leidenschaft für den Jungen erfasst hat. Ah, ich verstand die Geschichte so, dass diese Liebe nicht körperlich ist. Doch Sie sagen jetzt, nachdem ihn eine Leidenschaft für ihn erfasst hat. Das ist nur ein Detail, ja. Euer Ehren, ich möchte hier nicht unterbrechen, aber nachdem der Zeuge seine Missbilligung zum Ausdruck gebracht hat, ist es doch wirklich eigenartig, wenn er zum Inhalt eines Buches ins Kreuzverhör genommen wird, das er missbilligt hat. Nicht zum Inhalt, sondern zu seiner Meinung zum Inhalt, wobei es darum geht, herauszufinden, was genau gemeint ist, wenn er sagt, dass er nicht einverstanden sei. Ja. Ich denke, dass diese Sache durchaus relevant ist. Wir verhandeln hier doch nicht über Fragen der Literaturkritik oder des literarischen Geschmacks. Mr. Wilde, hielten Sie die Geschichte für blasphemisch? Ich hielt das Ende, die Beschreibung des Todes, für eine Verletzung jedweden künstlerischen Kanons der Schönheit. Danach habe ich nicht gefragt. Ja, aber das ist die einzige Antwort, die ich Ihnen geben kann. Hielten Sie sie für blasphemisch? Wie meinen Sie das? Ich möchte sehen, in welcher Haltung Sie posieren. Ich muss doch sehr bitten, so lasse ich nicht mit mir reden. Ich posiere nicht als etwas. Ja, ich bitte um Entschuldigung. Ich möchte genau erkennen, welche Haltung Sie hinsichtlich dieser Art von Veröffentlichungen einnehmen. Und darum möchte ich wissen, hielten Sie diese Geschichte für blasphemisch? Das Gefühl, das in mir entstand, als ich die Geschichte las... Würden Sie bitte mit Ja oder Nein antworten? Ich werde Ihre Frage beantworten. Das Gefühl war Missfallen und Abscheu. Ich habe Ihnen eine Menge Fragen zu stellen. Antworten Sie bitte mit Ja oder Nein. Sie sind ein Mann, der Fragen ganz genau versteht. Hielten Sie die Erzählung der Priester und der Messdiener für ein blasphemisches Machwerk, ja oder nein? Ich hielt diese Geschichte nicht für ein blasphemisches Machwerk. Gut, das genügt mir. Ich hielt sie für abscheulich. Damit das ganz klar ist, Mr. Wilde, ich beschuldige Sie nicht im Geringsten, das veröffentlicht zu haben, und ich nehme auch zur Kenntnis, dass Sie Ihre Missbilligung zum Ausdruck gebracht haben. Aber worauf ich hinaus wollte, war die Klärung der Frage, was Sie missbilligt haben. Was ich missbilligt habe, waren der Ton, die Behandlung, das Thema, alles, das Ganze von Anfang bis Ende. Dann hören Sie sich dieses an. Niemals hatte der Priester eine so vollkommene Liebe, ein solch vollkommenes Vertrauen in diesen lieben Augen wahrgenommen, wie jetzt aus ihnen erstrahlte. Jetzt... Ich glaube wirklich, dass ich Sie nochmals unterbrechen muss. Es ergibt einfach keinen Sinn, Mr. Wilde diese Auszüge vorzulesen, nachdem er gesagt hat, dass dieses Machwerk ein schreckliches, abscheuliches Machwerk sei. Es sei denn, man will den Versuch unternehmen, ihn irgendwie damit zu identifizieren oder seinen Rechtsfall durch die Verlesung solcher Passagen zu beeinflussen. Und die Verlesung des schrecklichen, abscheulichen Machwerks eines anderen kann doch mit Sicherheit nicht relevant sein für irgendeine Art von Kreuzfeuer. Ich denke, dass Mr. Carson durchaus berechtigt ist, die Meinung des Zeugen zu einem derartigen Machwerk zu erkunden. Ich glaube, dass es für die Fragen, die die Geschworenen zu bedenken haben, von Belang ist und meine darum nicht, dass ich in diesem Stadium eingreifen kann. Und hören Sie sich das an, Sir. Haben Sie das Folgende nur vom literarischen Standpunkt aus missbilligt? Im selben Augenblick, als er, der Messdiener, das Gift empfangen hatte, sank Ronald neben ihm auf die Knie und leerte den Kelch bis zum letzten Tropfen. Er setzte ihn nieder und schlang seine Arme um die schöne Gestalt des von Herzen geliebten Messdieners. Ihre Lippen fanden sich zu einem letzten Kuss vollkommener Liebe und alles war vorbei. Ich halte das für ekelhaftes Gewäsch. Ekelhaftes was? Gewäsch. Das ist alles. Ja, ich glaube, das reicht. Ich denke, Sie würden einräumen, Mr. Wilde, dass jeder, der mit diesem Artikel in Verbindung gebracht wurde oder sich gestatten würde, ihn öffentlich zu billigen, als Sodomit posieren würde. Nein. Würden Sie die Frage wiederholen? Jeder, der es zuließe, mit diesem Artikel in Verbindung gebracht zu werden, oder der diesen Artikel öffentlich billigen würde, würde doch als Sodomit zumindest posieren. Nein. Der Ansicht wären Sie nicht. Ich finde diese Sache schrecklich. Und ich verstehe nicht, warum ich mich wegen einer Sache, die mir so missfällt, ins Kreuzverhör nehmen lassen muss. Ich lehne das ab. Es hilft Ihnen nichts, wenn Sie das ablehnen. Seine Ablehnung gilt der Erzählung. Sie haben sie vom literarischen Standpunkt aus missbilligt. Ja. Haben Sie sich je öffentlich distanziert, um die Öffentlichkeit zu informieren, dass Sie The Chameleon nicht billigen? Sie meinen durch einen öffentlichen Brief? In irgendeiner öffentlich wirksamen Form. Es wäre unter meiner Würde als Literat zu schreiben, dass ich mich vom Werk eines Undergraduates aus Oxford distanziere. Stehen Sie hinter Ihren Sätzen und Lehren, dem ersten Artikel in The Chameleon, Ihrem eigenen Beitrag? Ja. Glauben Sie, dass diese Artikel, diese Maximen, möglicherweise zur Förderung der Unmoral unter jungen Männern tendieren? Mein Werk zielt nie auf die Hervorrufung anderer als literarischer Wirkungen ab. Darf ich das so verstehen, dass es Ihnen gleichgültig ist, ob es moralische oder unmoralische Wirkungen hat? Ich selbst glaube nicht, dass irgendein Buch oder Kunstwerk je irgendwelche Auswirkungen auf das Verhalten hat. Dann darf ich wohl den Schluss ziehen, dass Sie, soweit es Ihre eigenen Werke betrifft, die Pose einnehmen, dass Ihnen Moral oder Unmoral gleichgültig sind. Ich weiß nicht, ob Sie das Wort Pose hier in einem speziellen Sinn verwenden. Pose ist doch, glaube ich, eines Ihrer Lieblingswörter. Ach, wirklich? Ich habe aber in dieser Angelegenheit keine Pose. Ich gehe meiner Arbeit nach, indem ich eine Handlung entwerfe, ein Buch schreibe, alles. Ich kümmere mich allein um die Literatur, es geht mir allein um die Kunst. Das Ziel besteht nicht darin, Gutes oder Böses zu tun, sondern etwas zu schaffen, das irgendeine Qualität von Schönheit besitzt, die sich mit den Mitteln der Kunst erreichen lässt. Was nun Dorian Gray betrifft, jenes andere Werk, so haben Sie uns, glaube ich, wissen lassen, dass Sie es zuerst in Lippincott's Magazine veröffentlicht haben? Ja. Es gab dazu ziemlich viel Kritik. Ja. Und ich glaube, Sie haben auf eine dieser Kritiken auch reagiert? Sogar auf mehrere. Ich weiß nur von einer, sie stand im Scots Observer. Das ist eine, auf die ich ausdrücklich reagiert habe. Der Kritiker sagt... Die Geschichte, die Fragen behandelt, die sich nur für die Kriminalpolizei oder für ein Verhör hinter verschlossenen Türen eignen, ist sowohl für den Verfasser als auch für den Herausgeber eine Schande. Ja. Mr. Wilde besitzt Verstand, Kunst, Sinn und Stil, aber wenn er lediglich für gesetzlose Adlige und verdorbene Telegrafenjungen schreiben kann, sollte er sich möglichst schnell dem Schneiderberuf oder einem anderen ehrbaren Handwerk zuwenden. Je eher, desto besser für seine Reputation und die öffentliche Moral. Ja. Wessen Meinung ist das? Die des Scots Observer vom 5. Juli 1890. Mr. Wilde, Sie haben darauf am 19. Juli 1890 eine Erwiderung geschrieben und am Ende sagten Sie dort, jeder sieht in Dorian Gray seine eigene Sünde. Worin Dorian Grays Sünden bestehen, weiß niemand. Wer sie findet, hat sie selbst hineingetragen. Ja. Kann ich daraus schließen, dass Sie offen gelassen haben und es dem Leser zur Erschließung überlassen, ob die Sünden des Dorian Gray zumindest einige, womöglich auch Sodomie waren? Das hängt vom Temperament eines jeden Lesers dieses Buches ab. Wer die Sünde findet, hat sie hineingetragen. Dann kann ich daraus den Schluss ziehen, dass zumindest einige Leute bei der Lektüre des Buches nicht ohne Grund denken könnten, dass es darin auch um Sodomie geht? Ja, einige Leute könnten so denken. Doch ob das begründet wäre, oder? Der Band, auf den sich mein Kollege Sir Edward Clarke in seinem Plädoyer bezogen hat, war das Buch, das erst nach diesen kritischen Äußerungen erschienen ist? Ja. Und es wurde, wie ich meine, beträchtlich modifiziert und gereinigt? Nein. Sagen Sie damit überhaupt nicht? Nein, ich sage, dass in ein oder zwei Fällen Ergänzungen vorgenommen wurden. In einem Fall war mir klargemacht worden, nicht durch Zeitungskritiker, sondern von dem einzigen Kritiker dieses Jahrhunderts, von dem ich eine hohe Meinung habe, von Mr. Walter Pater, dass eine bestimmte Passage missverständlich sei. In welcher Hinsicht? In jeder Hinsicht. In welcher Hinsicht? In der Hinsicht, dass sie den Eindruck vermittelte, die Sünde des Dorian Gray sei Sodomie. Sie haben die Passage geändert? Nein, ich habe einen Zusatz gemacht. Die Verhandlung wird für eine Mittagspause unterbrochen. Mittwochnachmittag, 3. April 1895. Es gibt weder moralische noch unmoralische Bücher. Hm? Mr. Wilde wird in den Zeugenstand gerufen. Ja. Bücher sind gut oder schlecht geschrieben. Das ist alles. Ja? Fortsetzung des Kreuzverhörs durch Mr. Carson. Ja. Dies ist Ihre Einleitung zu Dorian Gray. Ja. Darin kommen Ihre Ansichten zum Ausdruck? Ja, meine Ansichten zur Kunst. Darf ich daraus schließen, dass es ganz gleich, wie unmoralisch ein Buch auch sein mag, ein gutes Buch wäre, wenn es nur gut geschrieben wäre? Wenn es gut geschrieben wäre, würde es ein Gefühl der Schönheit wecken. Das höchste Gefühl, dessen der Mensch fähig ist. Wenn es schlecht geschrieben wäre, würde es ein Gefühl des Abscheus wecken. Ein gut geschriebenes Buch, das sodomitische Ansichten vorträgt, könnte ein gutes Buch sein. Kein Kunstwerk trägt jemals irgendwelche Ansichten vor. Was? Kein Kunstwerk trägt Ansichten vor. Ansichten gehören zu Menschen, die keine Künstler sind. Es gibt keine Ansichten in einem Kunstwerk. Dann sagen wir doch, dass ein sodomitischer Roman Ihrer Meinung nach ein gutes Buch sein kann. Ich weiß nicht, was Sie mit einem sodomitischen Roman meinen. Nein, das wissen Sie nicht. Nein? Dann nehmen wir doch einmal Dorian Gray. Lässt das die Interpretation zu, dass es ein sodomitisches Buch sei? Nur für Grobiane, nur für Analphabeten. Vielleicht wollte ich sagen, nur für Grobiane und literarisch Ungebildete. Wenn eine literarisch ungebildete Person Dorian Gray lesen würde, dann könnte sie es für ein sodomitisches Buch halten? Die Kunstanschauungen der Philister zählen doch nicht. Sie sind unermesslich dumm. Sie können mich nicht fragen, welche Fehlinterpretation meines Werkes die Ignoranten, die literarisch Ungebildeten, die Dummen dort hineinlesen könnten. Die Zuneigung und die Liebe des Malers zu Dorian Gray, die in Ihrem Buch dargestellt wird, sie könnte einen Durchschnittsmenschen zu der Ansicht verleiten, dass sie eine sodomitische Tendenz haben, nicht wahr? Ich weiß nichts über den Durchschnittsmenschen. Ach so. Aber Sie hindern den Durchschnittsmenschen auch nicht daran, Ihr Buch zu kaufen. Ja, ich habe Ihnen noch nie davon abgeraten. Hören Sie sich das einmal an. Dies ist Ihre Einführung des Malers im Roman, Seite 6 in Lippincott, wenn Euer Ehren die Stelle gefunden haben. Hier ist besagte Passage, das Gespräch zwischen Lord Henry Wotton und dem Künstler Basil Hallward. Ich drehte mich halb um, der Sprecher ist Hallward, und erblickte zum ersten Mal Dorian Gray. Als unsere Augen sich trafen, fühlte ich, dass ich blass wurde. Ein seltsames Gefühl des Bangens überkam mich. Ich spürte, ich stand einem von Angesicht zu Angesicht gegenüber, dessen bloße Erscheinung so bezaubernd war, dass sie, wenn ich es ihr gestattete, meine ganze Natur, meine ganze Seele und sogar meine Kunst an sich reißen würde. Später heißt es dann, ich wusste, ich würde, wenn ich mit Dorian sprechen würde, ihm absolut verfallen, dass ich also nicht mit ihm sprechen durfte. Und etwas später, unsere Augen trafen sich wieder. Es war unbedacht von mir, aber ich bat Lady Brandon, mich ihm vorzustellen. Vielleicht war es doch nicht so unbedacht, es war einfach unvermeidlich. Wir hätten angefangen, miteinander zu sprechen, auch ohne jede Vorstellung, dessen bin ich sicher. Dorian sagte es mir später, auch er hatte das Gefühl, dass wir dazu bestimmt waren, einander kennenzulernen. Ich frage Sie, Mr. Wilde, meinen Sie, dass diese Beschreibung des Gefühls eines Mannes einem gerade halbwegs erwachsenen Jüngling gegenüber ein angemessenes oder ein unangemessenes Gefühl war? Ich glaube, dies ist die vollkommenste denkbare Beschreibung dessen, was ein Künstler empfinden würde, wenn er einer schönen Erscheinung begegnen würde, die seinem Gefühl nach für seine Kunst und sein Leben unabdingbar war. Eine schöne Erscheinung? Ja, ein schöner, junger Mann. Sie glauben, dass es sich um eine Art moralisches Gefühl handelt, wenn dies ein Mann gegenüber einem wesentlich jüngeren Mann empfindet? Ich sage, dass es sich um das Gefühl eines Künstlers gegenüber einer schönen Erscheinung handelt. Er hatte doch noch überhaupt nicht mit diesem Dorian Gray gesprochen. Ich benutze das Wort Erscheinung um die seltsame Auswirkung. Diese Erscheinung des Dorian Gray für diesen Künstler zum Ausdruck zu bringen, das gehört zur Geschichte. Na, dann hören Sie sich diese Stelle einmal an. Euer Ehren, sie steht auf Seite 56. Es geht um die Beschreibung des Künstlers und um sein eigenes Geständnis. Könnte ich bitte ein Exemplar von Lippincott's Magazine haben? Es ist für mich äußerst schwierig, nur zuzuhören. Das passt mir einfach nicht. Dann gebe ich jetzt wohl besser Mr. Wilde dieses Exemplar, das mir der Herr Kollege liebenswürdigerweise überlassen hat. Das Exemplar, in dem die Einfügungen und Auslassungen gekennzeichnet sind. Ich selbst werde dann versuchen, auch so zu folgen. So gut ich kann. Welches Kapitel? Kapitel 7, Seite 56 in Lippincott. Ich habe die Stelle gefunden. Es ist dort, wo er Dorian Gray seine Liebe gesteht. Ich glaube, das wurde später in der gereinigten Fassung ausgelassen. Ich verwahre mich gegen den Ausdruck gereinigte Fassung. Sie nennen sie also nicht gereinigt. Na, wir werden sehen. Ja, das werden wir. Seite 56, euer Ehren, ungefähr in der Mitte der Seite. Mr. Wilde, hören Sie jetzt bitte zu. Sprich nicht, der Sprecher ist Basil Hallward, der angesprochene Dorian Gray. Warte, bis du gehört hast, was ich zu sagen habe. Es ist durchaus wahr, dass ich dich mit weit romantischeren Gefühlen verehrt habe, als ein Mann einem Freund normalerweise entgegenbringt. Irgendwie hatte ich noch nie eine Frau geliebt. Ich denke, dafür war nie die Zeit. Vielleicht ist, wie Harry sagt, eine wirklich große Leidenschaft das Privileg jener, die nichts zu tun haben, und hier liegt der Nutzen der müßiggängerischen Klassen in einem Lande. Nun, von dem Moment an, wo ich dich kennenlernte, übte deine Erscheinung den außerordentlichsten Einfluss auf mich aus. Ich gebe gerne zu, dass ich dich rasend, extravagant, absurd verehrt habe. Ich wurde eifersüchtig auf jeden, mit dem du sprachst. Ich wollte dich ganz für mich haben. Ich war nur glücklich, wenn ich mit dir zusammen war. Wollen Sie etwa sagen, dass diese Passage ein natürliches Gefühl beschreibt, das ein Mann einem anderen gegenüber empfindet? Sie beschreibt den Einfluss, den eine schöne Erscheinung auf einen Künstler ausübt. Meinen Sie, dass diese Passage sich auch so verstehen lässt, dass das Gefühl zwischen diesen beiden Männern kein natürliches oder moralisches Gefühl war? Nein, das meine ich nicht. Haben Sie selbst dieses Gefühl je gegenüber einem jungen Mann gehabt? Ein Gefühl intensiver Bewunderung? Nein, sondern ein Gefühl, das sich mit jenen Worten, die Sie selbst hier gewählt haben, angemessen beschreiben ließe. Welchen Worten? All diesen Worten, die ich gerade vorgelesen habe. Ich gebe gerne zu, dass ich dich rasend, extravagant, absurd verehrt habe. Ich wurde eifersüchtig auf jeden. Nein, ich war in meinem Leben nie auf jemanden eifersüchtig. Nein, ganz bestimmt nicht. Darf ich daraus schließen, dass Sie als Künstler nie dieses hier beschriebene Gefühl gegenüber einem jüngeren Mann gekannt haben? Ich weiß nicht, ob Sie mich auf den genauen Wortlaut festnageln wollen. Ich möchte Sie auf überhaupt nichts festnageln. Ich möchte es nur wissen. Ja, ich werde nicht zu einer ganzen Passage antworten. Nehmen Sie jeden einzelnen Satz und fragen Sie mich, was ich damit meine. Dann werde ich das tun. Ich gebe gerne zu, dass ich dich rasend verehrt habe. Haben Sie jemals einen jungen Mann, der rund 21 Jahre jünger ist als Sie selbst, rasend verehrt? Nein, nicht rasend. Nicht rasend. Nun, aber ihn verehrt. Ich habe einen Freund in meinem Leben geliebt. Sie haben mich gebeten, Ihre eigene Phrase heranzuziehen, also verehrt. Ich ziehe geliebt vor, das ist die höhere Form. Verehrt, Sir. Und ich sage geliebt, das ist größer. Schon gut, weichen Sie bitte nicht ins Höhere aus. Bleiben Sie bitte auf der Ebene Ihrer eigenen Worte. Ach, behalten Sie doch bitte Ihre eigenen Worte für sich und lassen Sie mir meine. Legen Sie mir nicht Worte in den Mund, die ich nicht gesagt habe. Entschuldigen Sie bitte, ich benutze Ihre eigenen Worte, weil Sie mich selbst darum gebeten haben. Ich hätte gerne eine Antwort auf diese einfache Frage. Haben Sie je dieses Gefühl verspürt, eine schöne männliche Person, die viele Jahre jünger war als Sie selbst, rasend zu verehren? Ich habe noch nie jemanden verehrt, außer mich selbst. Sie halten das wohl für sehr witzig? Na, überhaupt nicht. Ich erhebe scharfen Einspruch. Ich erhebe scharfen Einspruch dagegen, dass Sie mir überhaupt nicht zuhören. Ich habe dich rasend extravagant verehrt. Haben Sie je extravagant verehrt? Und wie meinen Sie das, finanziell oder emotional? Finanziell? Glauben Sie denn, wir sprechen hier über Finanzen? Ja, ich weiß nicht, worüber Sie sprechen. Wirklich nicht? Sie müssen mir eine klare Frage stellen. Ich hoffe, ich werde mich sehr klar verständlich machen können, bevor ich fertig bin. Ich wurde eifersüchtig auf jeden, mit dem du sprachst. Waren Sie je eifersüchtig? Nie in meinem Leben. Ich wollte dich ganz für mich haben. Haben Sie je dieses Gefühl gegenüber... Das würde ich für äußerst langweilig halten. Das wäre meiner Meinung nach eine sehr lästige Anspannung. Eine sehr lästige Anspannung? Gewiss doch, lästig und langweilig. Darf ich daraus schließen, Mr. Wilde, dass Sie selbst die Empfindung niemals erlebt haben, die Sie dort als die Empfindung dieses Künstlers gegenüber Dorian Gray beschrieben haben? Nein. Ich möchte Ihnen ein paar Fragen zu einem Brief stellen. Ja. Dies ist ein Brief, den Sie, soweit ich weiß, Lord Alfred Douglas geschrieben haben. Ja. Es handelt sich um einen Antwortbrief, eine Erwiderung auf eine Sendung von ihm? Ja, als Antwort auf ein Gedicht, das er mir geschickt hatte. Ist das ein üblicher Brief? Üblich, wo denken Sie hin? Was? Nein, das ist gewiss kein üblicher Brief. Mein einziger Junge. Ja. Mr. Wilde, Sie würden vermutlich denken, dass es unschicklich ist, wenn ein Mann Ihres Alters einen Mann, der fast 20 Jahre jünger ist als er selbst, mit mein einziger Junge anredet. Ja, nicht, wenn er ihn sehr gern hätte. Ich hatte Lord Alfred Douglas sehr gern. Haben Sie ihn verehrt? Nein, ich habe ihn geliebt. Dein Sonett ist einfach herrlich und es kommt einem Wunder gleich, dass deine Rosenblätterlippen für die Melodie von Liedern so gut geschaffen sind wie für die Raserei von Küssen. Ja. Wollen Sie mir damit sagen, Sir, dass dies eine natürliche, anständige Art und Weise sei, einen jungen Mann anzureden? Ich glaube, das war ein schöner Brief. Wenn Sie mich fragen, ob er anständig sei, dann können Sie mich genauso gut fragen, ob König Lear anständig sei oder ein Shakespeare-Sonett anständig sei. Es war ein schöner Brief. Er wurde mit dem Ziel verfasst, etwas Schönes zu schaffen. Aber außerhalb der Kunst? Ich kann keine Fragen beantworten, die von der Kunst absehen wollen. Stellen Sie sich vor, ein Mann, der kein Künstler ist, hätte diesen Brief an einen gut aussehenden jungen Mann geschrieben. Ein Mann, der kein Künstler ist, hätte diesen Brief niemals schreiben können. Warum? Weil nur ein Künstler ihn schreiben konnte. Nehmen wir einmal an, ein Mann verspürte eine unheilige und unmoralische Liebe zu einem Jungen oder einem jungen Mann. Das ist doch meines Wissens schon vorgekommen. Ja. Und er würde ihn in der Sprache anreden, die man wohl wahrscheinlich in einem Liebesbrief benutzen würde. Er könnte diese Sprache doch benutzen. Er könnte gewiss eine solche Sprache, wie ich sie benutzt habe, nicht benutzen, wenn er nicht Schriftsteller und Künstler wäre. Es ist nicht sehr... Ich bin anderer Meinung als Sie. Es ist alles sehr... Ich wollte gerade sagen, dass nichts gar so Wunderbares in dieser Formulierung steckt. Dass deine roten Rosenblätterlippen für die Melodie von Liedern so gut geschaffen sind wie für die Raserei von Küssen. Oh, Literatur hängt davon ab, wie sie vorgetragen wird, Mr. Carson. Sie müssen das ganz anders lesen. Ist irgendetwas Wunderbares darin enthalten? Ja, ich glaube, es ist ein schöner Satz. Deine zarte Goldseele wandelt zwischen Leidenschaft und Lyrik. Ja. Ist es auch ein schöner Satz? Ja, nicht, wenn Sie ihn vorlesen, Mr. Carson. Als ich ihn schrieb, war er schön. Sie lesen ihn sehr schlecht vor. Ich bin erklärtermaßen auch kein Künstler, Mr. Wilde. Ja, dann lesen Sie ihn mir auch nicht vor. Und wenn Sie mir diese Bemerkung gestatten, manchmal, wenn ich Sie bei Ihrer Zeugenaussage so höre, bin ich sogar froh, dass ich keiner bin. Ich glaube nicht, dass mein Kollege berechtigt ist, so etwas zu sagen. Wenn er mich wegen der Art angreift, wie ich den Brief vorgelesen habe. Ich habe den Brief auf völlig angemessene Weise vorgelesen. Seien Sie bitte so freundlich, Mr. Wilde, die Vortragsweise des Herrn Kollegen nicht nochmal zu kritisieren. Das stört den Ablauf des Verfahrens. Nun weiß ich, Hyakinthos, den Apollon so rasend liebte, das warst du in den Tagen der Griechen. Weshalb bist du allein in London? Ist das ein schöner Satz? Nun, das ist die Wirklichkeitsdimension des Briefeschreibens. Und wann gehst du nach Salisbury? Das ist eine Frage, ist nichts Besonderes dran. Nichts? Nein, darum würde ich nicht viel Aufhebens machen. Das ist nicht die Schönheit des Briefes? Nein, ich würde das nicht mit meinen besten Werken auf eine Stufe stellen. Geh hin und kühl dir die Hände im grauen Zwielicht gotischer Gemäuer und komm her, wann immer dir danach ist. Es ist herrlich hier, nur du fehlst noch. Aber geh zuerst nach Salisbury. Aber das ist doch ein schöner Satz. Ja, wenn er wirklich so gemeint ist, wie er damals gemeint war, schön. In unvergänglicher Liebe bleibe ich dein Oscar. Ja. Also das war ein außergewöhnlicher Brief. Einzigartig, würde ich meinen. Glauben Sie, dass dies eine angemessene Art ist, Briefe zu schreiben? Ich glaube, dass es ein schöner Brief ist. Haben Sie auch an andere in dieser Art geschrieben? Oh nein, nie. Was? Nie. An junge Knaben? Nein. Aber Sie haben, wenn ich Sie richtig verstanden habe, viele solcher Briefe an Lord Alfred Douglas geschrieben. Ich weiß nicht, was Sie mit solche Briefe meinen. Haben Sie andere in demselben Stil geschrieben? Stilistisch wiederhole ich mich nicht. Nun, hier ist ein anderer Brief, den Sie, wie ich glaube, ebenfalls an Lord Alfred Douglas geschrieben haben. Liebster aller Jungen, dein Brief war köstlich, roter und goldener Wein für mich, aber ich bin traurig und verstimmt. Bosie, du darfst mir keine Szenen machen, sie töten mich, sie zerstören den Reiz des Lebens. Ich kann nicht deinen schön geschwungenen Lippen lauschen, wenn sie hässliche Dinge zu mir sagen. Ich muss dich bald sehen, du bist das Göttliche, das ich brauche. Die Anmut und Schönheit selber, aber ich weiß nicht, wie ich es anstellen soll. Soll ich nach Salisbury gehen? Meine Rechnung hier beträgt pro Woche 49 Pfund. Ist es nicht ein Liebesbrief? Es ist ein Brief, der Liebe zum Ausdruck bringt. Ist das die Art von Brief, die ein Mann einem anderen Mann schreibt? Es ist die Art von Brief, die ich Lord Alfred Douglas geschrieben habe. Was andere Männer anderen Männern schreiben, darüber weiß ich nichts. Es ist mir auch egal. Haben Sie den Brief von Lord Alfred Douglas zur Hand, auf den dieser Brief eine Antwort war? Ich glaube nicht. Ich weiß überhaupt nicht, was für ein Brief das war. Er war für Sie doch köstlich wie roter und goldener Wein. Erinnern Sie sich an diesen Brief? Nein. War es kein schöner Brief? Es könnte einer gewesen sein. Ich verstehe nicht, worauf Sie hinaus wollen. Was würden Sie für diesen schönen Brief bezahlen? Für Lord Alfreds Brief. Ja. Ich nehme an, ich könnte davon keine Kopie bekommen. Wie viel würden Sie jetzt geben, wenn Sie eine Kopie bekommen könnten? Ach, das weiß ich nicht. Warum verhöhnen Sie mich mit solchen Fragen? Sie wissen es wirklich nicht. Sie haben meinem geschätzten Kollegen, glaube ich, gesagt, dass ein Mann namens Wood wegen bestimmter Briefe, die er im Mantel von Lord Alfred Douglas gefunden hatte, zu Ihnen gekommen sei. Er kam nicht zu mir ins Savoy, er informierte mich. Wer traf die Verabredung? Die Verabredung wurde durch Vermittlung von Mr. Alfred Taylor getroffen, der Mr. Wood kannte. Darf ich daraus den Schluss ziehen, dass Alfred Taylor ein sehr intimer Freund von Ihnen war? Ja, intim ist vielleicht nicht das richtige Wort. Ich kenne Mr. Alfred Taylor seit 3 Jahren. War er ein intimer Freund? Er war einer meiner Freunde. Wann haben Sie Taylor zum letzten Mal gesehen? Wann ich Taylor zum letzten Mal gesehen habe? Ja. Yeah. Gestern. Sie stehen immer noch mit Taylor in Verbindung? Ja, ich sah ihn gestern Morgen. Bevor Sie die Verabredung mit Alfred Wood über Taylor arrangierten, waren Sie dabei Sir George Lewis gewesen? Ja. Und Sie hatten Sir George Lewis dazu veranlasst, Wood einen Brief zu schreiben? Ja. Und Wood hatte sich geweigert, in die Nähe von Sir George Lewis zu kommen? Davon weiß ich nichts. Aber er ging nicht zu ihm? Nein, er ging nicht zu ihm. Und Sie verabredeten sich dann über Taylor? Ja. Und, waren Sie wegen dieser Briefe besorgt? Na, wegen meiner Privatkorrespondenz, das will ich wohl meinen. Kannten Sie Wood schon von früher? Ja. Wie lange kannten Sie ihn schon? Ich glaube, ich habe ihn Ende Januar kennengelernt. Sie sprechen vom Januar 1893. Ja, das war wohl Januar 1893, ja. Und diese spezielle Korrespondenz fand im März 1893 statt. Wo hatten Sie Wood getroffen? Im Café Royal. Zusammen mit wem? Mit niemandem. Haben Sie mit Wood im Florence Restaurant in der Rupert Street diniert? Nein, ich habe niemals dort mit ihm diniert. Am ersten Abend, als wir uns kennenlernten, fragte ich ihn, ob er schon zu Abend gegessen hätte und ob er noch eine Kleinigkeit mit mir essen wolle. Und wir gingen zusammen ins Florence und ich bestellte ihm ein Nachtessen. Was war Wood? Wood war ein Freund, ein junger Mann. Dem zu helfen, Lord Alfred Douglas mich gebeten. Was war er von Beruf? Soweit ich das feststellen kann, hatte er keinen und suchte nach einer beruflichen Anstellung. Wie alt war er zu dem Zeitpunkt? Ich denke, er war 23 oder 24 Jahre alt. Ich weiß es nicht. Soll ich das so verstehen, dass Sie schon am allerersten Tag Ihrer Bekanntschaft Wood zum Dinner im Florence Restaurant in der Rupert Street eingeladen haben? Ja, man hatte mich gebeten, freundlich zu ihm zu sein. Wood war doch kein Mann, der in den Gesellschaftskreisen lebte, in denen Sie verkehren. Oh nein. Was? Oh nein, bestimmt nicht. Entwickelten Sie ein intimes Verhältnis zu Wood? Aber nein, ich traf ihn nur ungefähr 4-mal, 3-mal. So? Ja. Wozu wollten Sie Wood denn überhaupt kennenlernen? Ich wollte ihn überhaupt nicht kennenlernen. Und warum haben Sie ihn dann schon am allerersten Abend zum Essen ins Florence in der Rupert Street eingeladen? Ich war gebeten worden, nett zu ihm zu sein und ihm zu helfen. Glauben Sie, er wollte, dass Sie persönlich zugegen waren, als Sie nett zu ihm waren? Das weiß ich nicht. Er hatte Lord Alfred Douglas geschrieben, dass er Geld brauche. Nun, dann muss ich Ihnen folgende Frage stellen. Haben Sie je mit Wood unmoralische Handlungen vorgenommen? Was? Niemals in meinem Leben. Haben Sie je seine Hosen geöffnet? Aber nein. Haben Sie Hand an seine Person gelegt? Nein. Haben Sie je Ihre eigene Person zwischen seine Beine gelegt? Nie. Das sagen Sie so. Ja. Und ich sage Ihnen, dass Sie das in mehreren Nächten in der Tite Street getan haben. Ich sage, dass das vollkommen, dass es absolut unwahr ist. Als er wegen dieser Briefe zu Ihnen kam, dachten Sie da, dass er Sie erpressen wolle? Man sagte mir, dass dies seine Absicht gewesen war. Beantworten Sie meine Frage. Dachten Sie, dass er versuchen wolle, Sie zu erpressen? Ja, und ich war entschlossen, ihm in der Sache klar entgegenzutreten. Und Sie stellten sich der Sache, indem Sie ihm 16 Pfund gaben, damit er nach Amerika ging? Ich sah die Briefe. Ich glaubte, er würde Briefe von mir an Lord Alfred Douglas hervorholen, die vielleicht private Dinge enthielten und so weiter. Er wollte Geld erpressen. Ein solcher Handel ist in London ganz normal. Er nimmt Überhand, würde ich sagen. Als ich diese Briefe schrieb, waren sie unbedeutend. Sie waren für mich von keinerlei Interesse. Sie hielten diese Briefe für unbedeutend? Ja. Sie hatten keine Angst vor irgendetwas, was darin enthalten war? Ja, oh, es standen Dinge darin, Familienangelegenheiten, die ich natürlich keinesfalls an die Öffentlichkeit gezerrt sehen wollte. und Sie hielten es für angemessen, ihm dafür 16 Pfund zu geben. Ich habe ihm dafür keine 16 Pfund gegeben. Stimmt, denn ich sage Ihnen, dass Sie ihm 21 Pfund gegeben haben. Nein. Wie bitte? Nein. Haben Sie ihm gleich am nächsten Tag 5 Pfund gegeben? Ja. Zusätzlich zu den 16 Pfund? Ja. Wofür haben Sie ihm die gegeben? Er sagte mir, sein Ticket für die Überfahrt koste mehr als erwartet. Und so gab ich ihm noch einmal 5 Pfund. Wollen Sie den Geschworenen wirklich weismachen, dass Sie diese 21 Pfund nur aus wohltätigen Zwecken gezahlt haben? Es ist nicht meine Aufgabe, den Geschworenen etwas weiszumachen, Mr. Carson. So, das sagen Sie mir. Trafen Sie sich mit Wood zu einem Champagner-Lunch, bevor er nach Amerika abfuhr? Ich glaube nicht, dass es Champagner gab. Ich trinke keinen Alkohol mitten am Tag. War es ein Lunch im Florence? Ja. Ein Abschiedsessen mit einem Mann, von dem Sie annahmen, dass er Sie erpressen wollte? Ja, er überzeugte mich, dass er nie derartige Absichten gehegt hatte. Wood ging nach Amerika? Ja. Und Sie haben ihm vermutlich keine Steine in den Weg gelegt? Mir persönlich war es vollkommen egal, ob er in London blieb oder nicht. Mr. Wilde, hielten Sie sich 1892 um den 25. Februar herum im Albemarle Hotel auf? Ja. Ist es korrekt, wenn ich sage, dass zu dieser Zeit die Herren Elkin, Matthews und Co. Ihre Verleger waren? Ja. Haben Sie im Februar 1892 Ihren Bürojungen lieb gewonnen? Also ich glaube wirklich nicht, dass dies die angemessene Form ist, in der man mir eine Frage stellen sollte. Das ist zur Gänze eine Frage, die schon etwas suggeriert. Ich stelle Ihnen die Frage doch nur. Mir ist die Frage nicht klar geworden. Euer Ehren, die Frage lautete, ob er den Bürojungen der Firma liebgewonnen hatte. Ich erhebe Einspruch gegen Ihre Beschreibung von Mr. Edward Shelley. Dann können Sie doch einfach Nein sagen. Ja, wie Sie wollen. Nein. Sind Sie mit dem Bürojungen intim geworden? Ich bestreite, dass dies die Stellung war, die Mr. Edward Shelley innehatte. Er war kein Bürojunge. Gegen diesen Punkt erhebe ich Einspruch. Wie alt war Shelley? Ich meine um die 20. Und ich sage Ihnen, dass er 18 war. Ja, das ist durchaus möglich. Trafen Sie ihn, als Sie bei Matthews und Lane ein- und ausgingen? Ich begegnete ihm zuerst im Oktober, als ich die Veröffentlichung meiner Gedichte bei Matthews und Lane vorbereitete. Mr. John Lane stellte mir Mr. Edward Shelley vor, der damals einer seiner Assistenten war. Und ich meine, dass ein Assistent in einer Buchhandlung die Stellung eines Gentleman hat. Er verkaufte Bücher in einem Laden. Bitte, wenn Sie unterstellen wollen, dass Buchverkäufer eine Art schändliche Position sind. Sie wissen, dass ich seinen Wochenverdienst auf 15 bis 20 Schilling belief. Ich weiß überhaupt nicht, was er verdient hat. Ich betrachtete ihn als einen Gentleman. Ich hatte gesehen, dass er stets als Gentleman behandelt wurde. Haben Sie diesen Burschen eingeladen, mit Ihnen im Albemarle Hotel zu dinieren, als Sie dort logierten? Na ja, er hat oft mit mir gegessen. Diente das der intellektuellen Erbauung? Ja, nun, für ihn schon. Sie nahmen ihn also dorthin mit, um ihn intellektuell zu verwöhnen. Was unsere Unterhaltung betrifft, so meine ich, dass das intellektuelle Vergnügen eher auf seiner Seite war als auf meiner. Wie dem auch sei. Sie waren später mit ihm zusammen in einer privaten Suite. Oh ja, er war in meiner Privatsuite. Wir dinierten oder soupierten dort zusammen oder so, ich weiß es nicht mehr genau. Allein? Nein, es war noch ein Herr anwesend. Wer war das? Ein Herr. Wenn Sie seinen Namen nicht nennen wollen, bin ich zufrieden, wenn Sie ihn auf ein Stück Papier schreiben und mir den Zettel geben. Sein Name wird in einem von Mr. Edward Shelleys Briefen erwähnt, der Ihnen noch ausgehändigt wird. Ich werde ihn aufschreiben. Bei dem Essen, von dem ich hier spreche, handelt es sich um das erste Mal, dass Shelley zusammen mit Ihnen dinierte. Ich glaube nicht, dass er je mit mir zusammen diniert hat. Ich meine, er hätte mit mir soupiert. Nun, nach dem Essen, egal ob es sich um ein Dinner oder ein Souper handelte, waren Sie und Shelley bei dieser ersten Gelegenheit allein in Ihrer Suite? Ich habe keinerlei Erinnerung an dieses Dinner. Wollen Sie damit jetzt sagen, dass Sie uns nichts über dieses erste Dinner mit diesem Bürojungen sagen können? Einspruch. Ich bitte um Entschuldigung. Also, mit diesem Gentleman, der als Assistent arbeitete. Er war Assistent des Verlegers. Können Sie sich bitte jetzt dieses Dinner in Erinnerung rufen. Nein, ich kann mir das nicht in Erinnerung rufen, weil ich mich nicht daran erinnere, dass Edward Shelley etwas anderes getan hat, als in der Gegenwart eines anderen Herrn bei mir zur Nacht zu essen. Obwohl er auch allein hereingekommen sein könnte. Ja, er könnte auch zu mir gekommen sein. Blieb er die ganze Nacht und ging erst am nächsten Morgen um 8? Nein. Was? Bestimmt nicht, das bestreite ich. Haben Sie, als er im Wohnraum saß, angefangen, ihn zu umarmen? Bestimmt nicht. Haben Sie ihn geküsst? Niemals. Haben Sie Hand an seine Person gelegt? Niemals. Und ihn dann in Ihr Schlafzimmer Niemals. Geführt? Niemals. Und mit ihm die ganze Nacht im selben Bett geschlafen? Niemals. Und nachdem Sie beide Ihre gesamte Kleidung abgelegt hatten, haben Sie da im Bett seine Person in Ihre Hand genommen? Euer Ehren, reicht es nicht aus, dass ich alles bestreite und muss ich dann auch noch der Schande ausgesetzt werden, Detail für Detail nach einer ohnehin nur imaginären Situation befragt zu werden? Das ist völlig unerträglich. Leider haben wir noch eine ganze Reihe... Ich appelliere an Euer Ehren. Benötigen Sie zu diesem Punkt noch weitere Einzelheiten? Nein, Euer Ehren. Die Verhandlung wird auf morgen früh 10.30 Uhr vertagt. Donnerstag, 4. April 1895. 10.30 Uhr. Sie haben mir gestern, glaube ich, gesagt, dass Sie mit Taylor eine enge Beziehung hatten. Ja. Mr. Wilde wird in den Zeugenstand gerufen. Und diese enge Beziehung dauert bis in die Gegenwart? Ja. Fortsetzung des Kreuzverhörs durch Mr. Carson. Und Sie haben mir bereits gesagt, dass Sie ihn häufig in seinem Haus aufgesucht haben. Ja, ich bin bestimmt 7 oder 8 Mal dort gewesen. Sie besuchten dort die Teepartys? Ja. Am Nachmittag? Ja. Ist Ihnen an seinen Räumen irgendetwas aufgefallen, das Sie als eigenartig empfunden haben? Außer, dass Sie mehr Geschmack aufwiesen, als man gemeinhin antrifft, ist mir nichts aufgefallen. Er ließ überhaupt nie Tageslicht in seine Wohnung. Ich weiß wirklich nicht, was Sie meinen. Waren dort ständig Kerzen oder das Gaslicht an? Nein. Was? Nein. Es entspräche also nicht der Wahrheit, wenn man sagen würde, dass er ständig doppelte Vorhänge vor die Fenster gezogen hatte und dass er seine Räume bei Tag und Nacht ständig mit Kerzen oder Gaslicht beleuchtete. Ich meine, das würde überhaupt nicht der Wahrheit entsprechen, aber ich kann mich im Augenblick nicht daran erinnern. Waren die Räume stark parfümiert? Ich weiß nicht, was Sie meinen. Er pflegte in seinen Räumen Räucherstäbchen zu verbrennen. Bezaubernde Düfte. Wissen Sie, ob Mr. Taylor Frauenkleider in seiner Wohnung hatte? Das weiß ich überhaupt nicht. Was? Ich weiß es überhaupt nicht. Haben Sie ihn je kostümiert gesehen, mit einem schönen Frauenkleid? Nein, niemals, nein. Ganz sicher? Ganz sicher. Hatten Sie mit Taylor besondere Geschäfte abzuwickeln? Geschäfte? Nein. War er ein Künstler? Nicht in dem Sinne, dass er irgendetwas schöpferisch gestaltet hätte. Haben Sie ihn von Zeit zu Zeit dazu gebracht, Dinnerpartys für Sie zu arrangieren? Nein. Um junge Männer zu treffen? Nein. Sind Sie sich dessen ganz sicher? Ja. Aber Sie haben gemeinsam mit ihm, mit jungen Männern, diniert? Oh ja, oft. Im Solferino? Im Solferino. In Florence? Ja. Immer in Chambre Separis? Aber nein, ich habe auch in öffentlich zugänglichen Räumen diniert. Meistens in Separis? Ja, ich speise lieber im Separis. Wussten Sie, dass Taylor von der Polizei überwacht wurde? Ob ich das wusste? Ja. Nein. Haben Sie je davon gehört? Nie. In seinen Räumen dort? Nie. War Taylor nicht einschlägig bekannt dafür, dass er junge Männer mit älteren Männern zusammenbrachte? Das habe ich noch nie in meinem Leben gehört, aber es stimmt. Er hat mich mit jungen Männern bekannt gemacht. Einen Augenblick. Mit wie vielen jungen Männern hat er Sie bekannt gemacht? Sie können mich doch wohl nicht ernsthaft auffordern, mich daran zu erinnern. Ungefähr. Meinen Sie die Leute, die in der Verteidigungsschrift erwähnt sind? Nein. Die jungen Männer, mit denen Sie später intim wurden. Ah, ich würde meinen 6, 7, 8. Sie meinen, mit denen der Freundschaft schloss? Ja. Mit denen ich Freundschaft schloss, ist, glaube ich, der bessere Ausdruck. Ich glaube, es waren ungefähr 5. Haben Sie allen Geld gegeben? Ja, den 5. Ja, denen habe ich etwas gegeben. Haben die Ihnen was gegeben? Mir? Nein. Nun, unter den 5 war auch Charles Parker? Ja. War er ein arbeitsloser Kammerdiener? Davon weiß ich überhaupt nichts. Was? Davon wusste ich überhaupt nichts. Wie alt war Parker? Ja, ich habe kein Melderegister bei mir. Ich frage Sie auch gar nicht nach einem Melderegister. Ich weiß nicht, wie alt er war. Wie alt ungefähr? Ja, ich würde sagen um die 20. Er war 17. Sie können mich nicht nach einer Sache fragen, über die ich nichts weiß. War er ein Künstler? Nein. War er gebildet? Kultur war nicht gerade seine Stärke. Wie viel Geld haben Sie Parker gegeben? Ich habe ihm insgesamt 4 oder 5 Pfund gegeben. Wofür? Weil er arm war, kein Geld hatte und ich ihn gern mochte. Gibt es einen besseren Grund, jemandem Geld zu schenken? Wo sind Sie Parker zum ersten Mal begegnet? Ich habe Parker zum ersten Mal in Katniss Restaurant getroffen. Mit wem? Mit Mr. Alfred Taylor. War jemand in seiner Begleitung? Ja, sein Bruder. Wie hieß er? Ich habe den Namen seines Bruders vergessen. Waren Sie auch zum Bruder freundlich? Ja, aber ja, Sie waren doch meine Gäste. Was? Sie waren zu Tisch meine Gäste. Sie waren weder Charles noch William Parker je zuvor in Ihrem Leben begegnet und doch waren Sie sofort Ihre Gäste bei Katniss. Ja, es war Mr. Alfred Taylors Geburtstag. Ich hatte ihn zum Essen eingeladen und gesagt, bring deine Freunde mit, die du gerne dabei haben möchtest. Da brachte er diese beiden jungen Männer mit. Wussten Sie, dass der eine von Ihnen ein Kammerdiener und der andere ein Stallknecht war? Ich wusste es nicht und es wäre mir auch egal gewesen. Es wäre Ihnen auch egal gewesen? Ja, die soziale Stellung ist mir keinen Deut wert. Wenn ich Leute mag, dann mag ich sie. Soziale Unterschiede zu machen, ist snobistisch und vulgär. Welches Vergnügen hat es Ihnen bereitet, Mr. Wilde, mit Stallknechten und Kutschern zu dinieren und sie auszuführen? Das Vergnügen, mit Leuten zusammen zu sein, die jung, aufgeweckt, glücklich, sorglos und amüsant sind. Ja, aber ich mag weder die Vernünftigen noch die Alten. Ich mag sie einfach nicht. War es ein gutes Dinner? Ich habe die Speisefolge nicht mehr im Kopf. War es eines der besten Dinners, die Katniss zu bieten hat? Oh ja. Und der beste Wein? Ja. Und das alles für den Stallknecht und den Diener? Nein. Nein, für Mr. Alfred Taylor, der Geburtstag hatte. Natürlich erwiesen Sie dem Stallknecht und dem Diener die Ehre in einem Chambre séparée. Wie bitte? Sie machten Ihre Honneurs in einem Chambre séparée? Nein, ich habe doch gesagt, dass ich Mr. Taylor und zwei seiner Freunde eingeladen habe. In einem Chambre séparée? Natürlich, im Separé. Haben Sie ihnen viel Champagner spendiert? Oh, sie bekamen alles, was sie sich wünschten. Sie sind ihnen gegenüber mit dem Wein also nicht knauserig gewesen? Ja, welcher Gentleman wäre denn seinen Gästen gegenüber knauserig? Und welcher Gentleman wäre seinem Diener gegenüber knauserig? Seinen Gästen, Sir. Ich erhebe gegen diese Beschreibung schärfsten Einspruch. Haben Sie nach dem Essen zu Charles Parker gewandt und in Gegenwart Taylors und des Bruders William gesagt, dies ist der Junge für mich? Auf gar keinen Fall. Wohin sind Sie nach dem Dinner gegangen? Ich bin ins Savoy zurück. Haben Sie ihn mitgenommen? Nein. Ganz sicher? Ganz gewiss. Nun, dann muss ich Ihnen jetzt die Frage stellen, haben Sie Charles Parker im Savoy an jenem Abend 2 Whisky mit Soda ausgegeben? Nein, er kam nicht mit mir ins Savoy zurück. Oder 2 kleine Flaschen eisgekühlten Champagner? Ich sagte doch, er war gar nicht da. Haben Sie an diesem Abend Whisky mit Soda und eisgekühlten Champagner getrunken? Daran habe ich nicht die geringste Erinnerung und diese Frage sollte man mir auch nicht stellen. War das Ihr Lieblingsgetränk, eisgekühlter Champagner? Ob das mein Lieblingsgetränk ist? Ja, ist es, ganz gegen die Anordnungen meines Arztes. Lassen Sie doch die Anordnungen Ihres Arztes aus dem Spiel. Ja, das tue ich auch. Er schmeckt umso besser, wenn man die Anordnungen des Arztes in den Wind stellt. Ich frage Sie, schlief Charles Parker bei dieser Gelegenheit mehrere Stunden bei Ihnen? Bestimmt nicht. Oder ging er mit Ihnen ins Bett? Bestimmt nicht. Was ich Sie gerne fragen möchte, ist Folgendes. Was für Gemeinsamkeiten gab es zwischen Ihnen und diesem jungen Mann aus dieser Klasse? Nun, das will ich Ihnen sagen, Mr. Carson. Ich bewege mich gern in der Gesellschaft von Leuten, die wesentlich jünger sind als ich. Ich mag jene, die andere vielleicht als Müßiggänger oder unverantwortliche Existenzen beschreiben würden. Ich erkenne überhaupt keine sozialen Unterscheidungen irgendwelcher Art an. Und für mich ist die Jugend, die reine Tatsache der Jugend, so wunderbar, dass ich viel lieber eine halbe Stunde mit einem jungen Mann sprechen würde, als nun, als mich vor Gericht ins Kreuzverhör nehmen zu lassen. Haben Sie Walter Granger gekannt? Ja. Wer war das? Ein Diener in der Wohnung von Lord Alfred Douglas in Oxford. Wie alt war er? Ich würde meinen ungefähr 16. Standen Sie mit Granger auf vertrautem Fuß? Was meinen Sie mit auf vertrautem Fuß? Haben Sie ihn zum Essen eingeladen oder Ähnliches? Nie im Leben. Was? Nein, es ist wirklich eine Zumutung, mir eine solche Frage zu stellen. Nein, natürlich nicht. Er hat mich bei Tisch bedient, aber er hat nicht mit mir diniert. Ich dachte, er hätte sich dazusetzen können. Sie haben doch keine Standesunterschiede gemacht. Das ist doch etwas ganz anderes. Wenn man als Diener Servierdienst hat, dann hat man die Aufgabe zu servieren. Wenn Diener in ihrer Freizeit dinieren, dann ist es ihr Vergnügen, am Tisch zu sitzen und ihr gutes Recht. Haben Sie ihn je geküsst? Aber nein, nie im Leben. Das war ja ein besonders unscheinbarer Junge. Er war was? Ich sagte, ich würde ihn leider für ja, sein Aussehen... war so sehr unglücklich, sehr hässlich. Ich meine, er tat mir deswegen leid. Sehr hässlich? Ja. Sagen Sie das als Begründung Ihrer Aussage, dass Sie ihn niemals geküsst hätten? Nein, aber das ist so, als würden Sie mich fragen, ob ich einen Türpfosten geküsst hätte. Warum haben Sie seine Hässlichkeit erwähnt? Nein, ich sage, die Frage schien mir wie, dass Sie mich gefragt haben, ob ich ihn zum Dinner eingeladen hätte und dann, ob ich ihn geküsst hätte. Das schien mir wie eine absichtliche Beleidigung von Ihrer Seite zu sein. Und zwar von der Art, wie ich Sie jetzt schon den ganzen Vormittag über mich ergehen lassen muss. Weil er hässlich war? Nein. Warum haben Sie die Hässlichkeit erwähnt? Ich kann Ihnen diese Frage nicht ersparen. Also muss ich mich denn im Kreuzverhör fragen lassen, warum ich Türpfosten nicht gerne küsse? Solche Fragen sind doch grotesk. Warum haben Sie die Hässlichkeit dieses Jungen erwähnt? Ich habe sie vielleicht erwähnt, weil Sie mich durch eine unverschämte Frage in Rage gebracht haben. Haben Sie gesagt, dass der Junge hässlich war, weil ich Sie durch eine unverschämte Frage in Rage gebracht habe? Entschuldigen Sie bitte, aber Sie bringen mich in Rage, beleidigen mich und versuchen mir auf jede erdenkliche Art und Weise auf die Nerven zu gehen. Manchmal sagt man Dinge eben etwas leichtfertig, wenn man mit mehr Ernst bei der Sache sein sollte. Ja, das gebe ich zu. Sie haben es also nur leichtfertig dahergesagt. Sie haben seine Hässlichkeit leichtfertig ins Spiel gebracht? Ist es das, was Sie mir jetzt mitteilen wollen? Ach, jetzt sagen Sie mir doch nicht, was ich Ihnen mitteilen will. Ich habe Ihnen doch meine Antwort bereits gegeben. Nämlich, dass es eine leichtfertige Antwort war. Ja, es war eine leichtfertige Antwort. Das kann man wohl sagen. Es war gewiss eine leichtfertige Antwort. Ist es zwischen Ihnen und Granger je zu unzüchtigen Handlungen gekommen? Nein, Sir. Nie und nimmer. Nun... Ich glaube, Sie sind im Juni 1893 nach Goring gezogen? Ja, ich hatte dort ein Haus gemietet. Haben Sie Granger aus Oxford geholt, damit er Sie dort bediente? Oh ja, er unterstand dort dem Butler. Als er dort war, Mr. Wild, haben Sie ihn da in Ihr Schlafzimmer gebeten? Nie im Leben. Oder in Ihr Bett? Nein. Mr. Carson... beendet sein Kreuzverhör. Man hat Ihnen eine Reihe von Fragen gestellt, auf die ich noch einmal zurückkommen muss. Mr. Wild wird erneut von Sir Edward Clarke befragt. Sie haben gesagt, dass Sie mehrere dieser jungen Männer, deren Namen hier genannt worden sind, durch Alfred Taylor kennengelernt hätten. Ja. Wann haben Sie Alfred Taylor kennengelernt? Im Oktober 1892. Ich glaube ja. Ja, im Oktober. Es muss 1893 gewesen sein. Ich denke, Sie müssen ihn im Oktober 1892 kennengelernt haben. Oktober 1892. Ja, jetzt erinnere ich mich. Wussten Sie irgendetwas darüber, ob er berufstätig war? Oder über das Ausmaß der finanziellen Mittel, die ihm zu Gebote standen? Nein. Ich wusste, dass er viel geerbtes Geld verloren hatte, dass er aber immer noch Anteile an einem sehr wichtigen Geschäft besaß. Hatten Sie zu dem Zeitpunkt, als Sie ihn kennenlernten, oder haben Sie seither jemals irgendeinen Grund für die Annahme gehabt, dass Alfred Taylor ein unmoralischer, übel beleumundeter Mensch ist? Absolut kein. Die Verhandlung wird für eine Mittagspause unterbrochen. Donnerstagnachmittag, 4. April 1895. Euer Ehren, ich hoffe, Sie gestatten mir, mich für meine Verspätung zu entschuldigen. Die Uhr in dem Hotel, in dem ich lunchte, ging verkehrt und ich bedauere meine Verspätung außerordentlich. Mr. Wild wird erneut in den Zeugenstand gerufen. Ich möchte Ihnen noch ein oder zwei Fragen zu Woods stellen. Fortsetzung der Befragung durch Sir Edward Clarke. Wann haben Sie Woods zum ersten Mal gesehen? Das war im Januar, Ende Januar 1893. Das war in Taylors Wohnung? Nein, im Café Royal. Sie haben ihn aber, glaube ich, auch in Taylors Wohnung getroffen. Nur bei einer Gelegenheit. Wer hat Sie denn mit Wood bekannt gemacht? Das hat er uns doch schon alles berichtet. Ich glaube, dazu ist bereits alles gesagt. Ich will es kurz machen, weil Sie uns das alles freundlicherweise schon erzählt haben. Was Charles Parker betrifft, so will ich Ihnen im Hinblick auf eine spezielle Angelegenheit nur die folgende Frage stellen. Haben Sie Charles Parker jemals in Ihrem Leben im Savoy Hotel getroffen? Nie im Leben. Ich glaube, ich habe Ihnen jetzt nur noch eine Frage zu stellen. Wie kam es, dass Sie nach dem Gespräch mit Lord Queensberry am 30. Juni und nach den weiteren Briefen, von denen Sie Kenntnis erhielten, keine Schritte gegen Lord Queensberry einleiteten? Wegen des sehr starken Drucks, der von der Familie Queensberry auf mich ausgeübt wurde. Eines sehr starken Drucks, dem ich mich nicht gewachsen fühlte. Hatten Sie Anfang Juli ein Gespräch mit einem Parlamentsabgeordneten, der die Familie Queensberry repräsentierte? Ich glaube nicht, Euer Ehren, dass das irgendwie beweiserheblich sein kann. Nein. Dann will ich das nicht weiter vertiefen. Unter den Briefen, die der Herr Kollege vorgelesen hat, befand sich einer, der sich auf eine Postkarte bezieht, die Lord Alfred Douglas geschickt hatte. Ich wünsche, dass auch diese Postkarte in das Verfahren einbezogen wird. Ich lege Einspruch ein, und zwar aus Gründen, die Euer Ehren in Kürze einleuchten werden. Euer Ehren, der Brief von Lord Queensberry, den ich vorgelegt habe, enthält folgende Passage. Ich habe deine Postkarte erhalten. Ich nehme jedenfalls an, dass sie von dir ist. Aber weil die Schrift für mich völlig unleserlich ist, bin ich kaum in der Lage gewesen, auch nur einen Satz zu entziffern. Weil es sich nicht um eine Antwort auf die Karte handelt, beantrage ich, dass diese Postkarte nicht als Beweismittel herangezogen wird. Da bin ich bei allem Respekt anderer Meinung. Der entscheidende Punkt ist, ob die Karte Lord Queensberry tatsächlich zur Kenntnis gelangt ist. Er sagt, er habe die Karte erhalten. Aber, dass sie unleserlich gewesen sei. Ich glaube, es gibt Hinweise darauf, dass er genug vom Inhalt der Karte zur Kenntnis genommen hat, dass ein Verlesen der Karte gerechtfertigt ist. Sie lautet, weil du meine Briefe ungeöffnet zurückschickst... Aber er sagt doch, sie sei unleserlich. In diesem Punkt wurde eine Entscheidung gefällt. Ich meine, er hat genug davon zur Kenntnis genommen. Weil du meine Briefe ungeöffnet zurückschickst, sehe ich mich gezwungen, auf einer Postkarte zu schreiben. Ich schreibe, um dir mitzuteilen, dass mir deine absurden Drohungen völlig gleichgültig sind. Seit deinem großen Auftritt in Oscar Wildes Haus lege ich es stets darauf an, mich mit ihm in vielen öffentlichen Restaurants sehen zu lassen. Und ich werde auch weiterhin an all den Orten verkehren, wann immer ich will und mit wem ich will. Ich bin volljährig und mein eigener Herr. Du hast deshalb kein Recht mehr über mich, weder juristisch noch moralisch. Wenn Oscar Wilde dich wegen Verleumdung in den Strafgerichten verfolgen muss, würdest du für deine empörenden Verleumdungen mehrere Jahre Zwangsarbeit bekommen. So sehr ich dich auch verachte, liegt mir doch sehr daran, dies zum Wohle der Familie zu vermeiden. Solltest du aber versuchen, mich anzugreifen, werde ich mich mit einem geladenen Revolver verteidigen, den ich immer bei mir trage. Und wenn ich dich erschießen würde, oder er dich erschießen würde, wären wir vollkommen gerechtfertigt, denn wir würden in Notwehr gegen einen gewalttätigen, gefährlichen Grobian handeln. Und ich glaube, wenn du tot wärst, würden dich nicht allzu viele Leute vermissen. A.D. Weil der Herr Kollege mit seiner Beweiserhebung eigentlich noch nicht an der Reihe ist, werde ich selbst alles an Beweismitteln in das Verfahren einführen, das nach Ansicht meines Kollegen dafür geeignet ist. Wie Sie wünschen. Und wenn ich gewusst hätte, dass die Karte so leserlich war, und wenn ich ihren Inhalt gekannt hätte, hätte es keinerlei Diskussion darüber gegeben, ob sie ins Verfahren einbezogen werden sollte oder nicht. In diesem Verfahrensstadium ist damit die Beweisführung der Anklage abgeschlossen. Ich beziehe mich auf das, was Sir Edward Clarke gerade gesagt hat. Darf ich daraus entnehmen, Euer Ehren, dass die Darstellung seines Falles von seiner Seite abgeschlossen ist und dass er jetzt nur noch sein Abschlussplädoyer halten wird? Ja. Natürlich unter der Voraussetzung, dass keine Beweise seitens der Verteidigung eingeführt werden, die mich vielleicht dazu zwingen, zur Widerlegung neue Beweisanträge zu stellen. Es könnte ja sein, dass irgendwelche Beweise für Sie überraschend kommen. Generell sind Sie meiner Meinung nach gehalten, die Darlegung Ihres Falles jetzt abzuschließen. Aber ich räume Ihnen für den Notfall ein, dass ich Ihnen nach eigenem Ermessen noch weitere Beweisanträge gestatten werde. 14.55 Uhr. Mr. Wilde, Euer Ehren, verlässt den Gerichtssaal. Meine Herren Geschworenen. Eröffnungsplädoyer von Mr. Edward Carson für die Verteidigung. Wenn ich in diesem Verfahren als Vertreter von Lord Queensberry auftrete, kann ich mich des Gefühls nicht erwehren, dass auf meinen Schultern eine sehr schwierige Verantwortung lastet, wenn ich mich jetzt bemühe, den Fall, so gut ich es kann, vor Ihnen darzulegen. Was Lord Queensberry anbetrifft, alles, was er getan hat, alle Briefe, die er geschrieben hat und auch die Karte, die ihn in seine gegenwärtige Lage gebracht hat, so hat er nichts zurückzunehmen. Meine Herren Geschworenen, ob er dabei im Recht war oder nicht, zur Beurteilung dieser Frage verfügen Sie inzwischen wahrscheinlich über beträchtliche Informationen, aufgrund deren Sie sich ein Urteil bilden können. Nun, worum geht es in Mr. Oscar Wildes Fall? Nicht zuletzt darum, dass er und Lord Queensberry sich, wenigstens bis zu einem gewissen Punkt, stets freundschaftlich begegnet sind. Es sind anscheinend auch keinerlei persönlicher Streit und keine persönlichen Auseinandersetzungen vorgefallen, welche die Anklage gegen Lord Queensberry rechtfertigen würden. Nein, meine Herren Geschworenen, das alles hat damit zu tun, dass Lord Queensberry Mr. Wildes Ruf bekannt wurde, nämlich der Ruf, den dieser aufgrund seiner Schriften erlangt hatte und die Skandale in Verbindung mit dem Savoy Hotel, die ihnen bewiesen werden sollen, noch bevor der Prozess zu Ende ist. Der allgemeine Ruf, den ein Mann in Mr. Wildes Stellung sich bei jenem Lebenswandel, den er sogar selber zugegeben hat, notwendigerweise erwerben musste. Er ist mit Männern ausgegangen, jungen Männern, die ihm sozial nicht gleichgestellt waren, die nicht seine Altersgenossen waren. Er stand in Verbindung mit Männern, die, wie meines Erachtens noch vor Prozessende absolut zweifelsfrei bewiesen werden kann, als einige der unmoralischsten Figuren in ganz London bekannt waren. Ich beziehe mich dabei vor allem auf Taylor, einen Mann von üblem Ruf, wie Ihnen die Polizei bestätigen wird. Und ich muss Sie an die Tatsache erinnern, dass ich Mr. Wilde heute Morgen direkt gefragt habe, ob Mr. Taylors Haus irgendetwas anderes gewesen sei als eine Absteige, um Männer mit solchen Burschen bekannt zu machen. Und ob Mr. Taylor irgendetwas anderes war als ein Kuppler für diese jungen Burschen, die sich für sodomitische Zwecke zur Verfügung stellten. Dieser Taylor wird noch letzten Dienstag in Wildes Gesellschaft in dessen Haus in der Tite Street angetroffen. Und mein werter Kollege Sir Edward Clark hält es nicht einmal für geboten, ihn in den Zeugenstand zu rufen und sich so eine Gelegenheit zu schaffen, ihn nach seinem Lebenswandel zu befragen und ihn erklären zu lassen, wie er dazu kam, Mr. Wilde mit diesen jungen Männern bekannt zu machen. Meine Herren Geschworenen, Taylor ist der Dreh- und Angelpunkt in diesem Fall. Mr. Oscar Wilde hat sich vorgenommen, hier Beweise vorzulegen, die ausreichen, um den Marquis von Queensberry ins Gefängnis zu bringen und ihn als Kriminellen zu brandmarken. Und ich sage zuallererst, dann wäre es auch Mr. Oscar Wildes Pflicht gewesen, wenn er in diesem Fall irgendeinen Zeugen hätte aufbieten wollen, der seine Unschuld bezüglich der Vorwürfe in der dem Gericht vorliegenden Verteidigungsschrift hätte bezeugen können, es wäre seine Pflicht gewesen, diesen Zeugen auch aufzurufen. Und dieser eine Mann wäre Taylor gewesen. Aber genau dieser Mann wurde und wird auch in Zukunft von meinem Kollegen nicht in den Zeugenstand gerufen. Meine Herren Geschworenen, ich meine, selbst wenn wir uns in diesem Fall allein auf die literarischen Werke von Mr. Wilde beziehen würden, wäre unser Vorgehen absolut gerechtfertigt. Als erstes möchte ich Sie bitten zu bedenken, was Lord Queensberry beweisen will. Er will den Nachweis führen, dass Mr. Wilde als Sodomit posiert hat. Lord Queensberry hat in all seinen Briefen sorgfältig darauf geachtet, immer dieselbe Wendung zu benutzen und durchgängig festzuhalten, dass er, Mr. Wilde, nicht beschuldige, dieses Vergehen tatsächlich begangen zu haben. Denn das wäre, wenn es zuträfe, eine Angelegenheit mit sehr ernsthaften Konsequenzen für Mr. Wilde, sondern dass er ihm den Vorwurf mache, als Sodomit zu posieren. Und ich glaube auch, Sie werden sagen, dass damit nur gemeint war, dass sich Mr. Wilde in eine solche Lage gebracht hat, dass man natürlicher und vernünftigerweise aus seinen Schriften und seinem Lebenswandel den Schluss ziehen konnte, dass er, Mr. Wilde, mit unmoralischen und sodomitischen Gewohnheiten entweder sympathisiere oder ihnen gar verfallen sei. Nun, meine Herren Geschworenen, lassen Sie mich ganz kurz auf diese literarischen Werke eingehen. Ich nehme als erstes The Chameleon. Wenn jemand willens ist, einen Beitrag zu einer Publikation zu leisten, die ihrem Wesen nach eine Art Lehrschrift über sodomitische Praktiken ist, und wenn er als seinen Beitrag Aphorismen oder Sätze und Lehren zum Gebrauch für die Jugend beisteuert, dann sage ich, er findet sich damit ab, dass sein Name und sein Beitrag mit den anderen Beiträgen in dieser Zeitschrift unmittelbar in Verbindung gebracht werden. Nun, meine Herren Geschworenen, was hat es mit diesem Artikel der Priester und der Messdiener auf sich? Es ist, wie man Ihnen gestern berichtet hat, die Geschichte eines Priesters, der sich verliebt, und ich wähle diesen Begriff hier mit Bedacht, der sich in den Messdiener verliebt, jenen Jungen, der ihm bei der Messe assistiert. Ich werde Ihnen jetzt nichts aus dieser Erzählung vorlesen, aber alles, was ich sagen kann, ist, dass die darin enthaltene Beschreibung der Bewunderung des Priesters für diesen Jungen, die Schilderung von dessen Schönheit und die Beschreibung seiner intensiven Gefühle für den Jungen vor allem an eines erinnern, an die beiden Briefe, die Mr. Oscar Wilde bedauerlicherweise neben anderen Briefen an Lord Alfred Douglas geschrieben hat. Es ist genau dieselbe Idee, genau dieselbe Vorstellung, nämlich dass ein Mann hier einem Mann gegenüber jene Sprache benutzt, die Männer manchmal Frauen gegenüber benutzen, dann wohl auch zu Recht. Und wenn der Priester die Schönheit dieses Jungen beschreibt, wenn er ihm seine Liebe schildert und der Junge vom Pfarrherrn im Schlafzimmer des Priesters angetroffen wird, dann benutzt der Priester genau die gleiche Verteidigungsstrategie, derer sich auch Mr. Wilde gestern im Zeugenstand bediente. Er sagt, oh, die Welt versteht die Schönheit dieser Liebe einfach nicht. Aber, meine Herren Geschworenen, bedauerlicherweise beschränkt sich The Chameleon in diesem Punkt nicht auf diese Erzählung. Bedauerlicherweise findet sich darin auch, und ich fürchte, hier zeigt sich, dass Lord Queensberrys schlimme Vorahnungen hinsichtlich seines eigenen Sohnes durchaus berechtigt waren, bedauerlicherweise findet sich in genau demselben Band auch ein Gedicht von Lord Alfred Douglas mit dem Titel »Zwei Lieben«. Jeder kann dieses Gedicht lesen, und es ist überhaupt nicht schwer zu erkennen, dass Gegenstand und Idee dieses Gedichts zur Gänze darin bestehen, zu unterscheiden zwischen dem, was die Welt Liebe nennt, und dem, was die Welt Scham nennt. Wobei das eine die Liebe eines Mannes zu einer Frau ist, das andere die unheilige Scham, die ein Mann empfinden muss, wenn er es wagt, diese Art Liebe und Leidenschaft auf einen Mann zu übertragen. Ich frage Sie, meine Herren Geschworenen, wenn dieser Fall sich allein auf diese Punkte gründete, hätte Mr. Oscar Wilde dann als Sodomit posiert? Ich überlasse es Ihnen, sich diese Frage einmal ganz persönlich zu stellen. Wenn jemand von Ihnen einen jungen Sohn hätte und Sie wüssten, dass er unter dem beherrschenden Einfluss und aus der Bekanntschaft mit Mr. Wilde heraus gemeinsam einen Beitrag zu diesem Chameleon geschrieben hätte, welches Gefühl hätten Sie unter solchen Umständen? 16.20 Uhr. Die Verhandlung wird unterbrochen und auf den nächsten Vormittag, 10.30 Uhr, vertagt. Freitag, 5. April 1895, 10.30 Uhr. Euer Ehren, meine Herren Geschworenen, als wir uns gestern dem Zeitpunkt näherten, an dem Gerichtsverhandlungen üblicherweise vertagt werden, hatte ich mich ausführlich mit der Frage beschäftigt, welche Verbindung zwischen Mr. Wilde und den literarischen Werken besteht, die in diesem Prozess herangezogen wurden. Nun habe ich mich leider einem schmerzlicheren Aspekt des Falles zu widmen, denn ich muss die anderen Beweise kommentieren, die ergänzend zu dem hinzukommen, was ich die klaren und erwiesenen Fakten nennen will. Es wird nun meine schmerzliche Pflicht sein, vor Ihnen diese jungen Männer einen nach dem anderen aufzurufen, damit sie Ihnen ihren jeweiligen Fall schildern. Sir Edward Clark und Mr. Oscar Wilde verlassen den Gerichtssaal. Da ist zum Beispiel das Faktum, dass die Betroffenen in keinem einzigen Fall Mr. Wilde irgendwie ebenbürtig waren. Keiner der Betroffenen war wirklich gebildet, sodass sich natürliche Anknüpfungs- und Berührungspunkte hätten ergeben können. Keiner war ungefähr gleich alt wie er und es gab, wie Sie sicher ebenfalls bemerkt haben, eine seltsame Ähnlichkeit im Alter aller dieser Betroffenen. Nehmen Sie als erstes den Fall Parker. Wie hat Wilde ihn kennengelernt? Parker war ein Kammerdiener. Er und sein Bruder trafen eines Abends in einem Restaurant in Piccadilly auf Taylor. Taylor sprach sie an und innerhalb von ein oder zwei Tagen spendiert Wilde Taylor ein Geburtstagsdinner und er sagt zu Taylor, einem seiner Busenfreunde, bring dir mit, wen du magst. Was für eine Vorstellung von Wildes Geschmack muss Taylor gehabt haben? Er wird zu einem Geburtstagsdinner eingeladen, darf Gäste seiner Wahl mitbringen und wen bringt er mit? Einen Diener und einen Stallknecht. Nun, meine Herren, warum hat Mr. Taylor diese jungen Männer überhaupt in einem Restaurant in Piccadilly angesprochen, wenn Taylor zur Klasse der Gentlemen gehört hätte, wie uns Wilde im Zeugenstand weismachen wollte? Und was wollte Taylor eigentlich, wenn er doch wusste, dass Wilde ein moralischer Mensch war und dass er ein Künstler und Literat war, der er ja zweifellos ist? Worauf wollte er hinaus, als er diese beiden Männer zu einem Geburtstagsessen mit Wilde mitbrachte? Meine Herren Geschworenen, für all das kann es keine andere Erklärung geben, als dass Taylor für Wilde als Kuppler tätig war, was er zweifellos war. Und Sie werden es auch von Parker, diesem jungen Mann, noch hören, wenn dieser Ihnen seine unglückliche Geschichte berichte. Ich möchte Mr. Wildes Theorien über die Aufhebung aller sozialen Unterschiede hier überhaupt nicht kommentieren. Es mag ja bei manchen Leuten wirklich einen sehr edlen und sehr großzügigen Instinkt geben, den Wunsch, alle sozialen Schranken zu durchbrechen. Darüber weiß ich nichts, aber eines weiß ich. Und in diesem Fall ist eines völlig klar, dass Mr. Wildes Verhalten nicht durch sehr großzügige Instinkte gegenüber diesen jungen Männern bestimmt wurde. Wenn Mr. Wilde Parker hätte Hilfestellung leisten wollen und wenn Taylor ihm etwas Gutes hätte tun wollen, glauben Sie denn, es wäre für einen solchen Mann eine Wohltat, in ein Restaurant mitgenommen zu werden und dort mit dem besten Champagner abgefüllt und zu den luxuriösesten Dinners eingeladen zu werden? Ist das die Art und Weise, wie ein Mann einem anderen Mann in Parkers Lage großzügige Hilfe leisten und großzügiges Mitgefühl erweisen würde? An jenem Abend, an dem sie sich zum ersten Mal begegnen, schlägt Wilde diesem jungen Mann vor, mit ihm ins Savoy Hotel zu fahren. Es ist ein sehr großes Hotel und Wilde hatte natürlich keine Probleme, Parker unerkannt in seine Räume zu bringen. Parker wird Ihnen erzählen, wie er, als er in diese Räume kam, abgefüllt wurde mit Whisky-Sodas und eisgekühltem Champagner. Und nachdem er auf diese Weise betrunken gemacht wurde, wurde er, wie er Ihnen berichten wird, von Mr. Wilde ins Bett gebracht. Und er wird Ihnen auch von den schockierenden, unmoralischen Handlungen berichten, zu denen er bei dieser Gelegenheit von Mr. Wilde verleitet wurde. Und ein ehrbarer Mann, der jahrelang im Savoy beschäftigt war, wird vor Ihnen als Zeuge aufgerufen werden, der Masseur Migge. Und er wird Ihnen berichten, wie erstaunt er war, als er eines Morgens unerwartet in Mr. Wildes Zimmer kam und dort einen Jungen in seinem Bett liegend antraf. Und die Bediensteten, einige von Ihnen im selben Hotel, werden aufgerufen werden und Ihnen berichten, wie ekelhaft verschmutzt Sie die Bettwäsche bei mehr als einer Gelegenheit. Ich bitte Euer Ehren, mich einen Augenblick zu entschuldigen. Sir Edward Clark und Mr. Edward Carson konferieren miteinander. Ich bitte Euer Ehren, um die Genehmigung, an dieser Stelle unterbrechen und eine Stellungnahme abgeben zu dürfen, die selbstverständlich einem Gefühl enormer Verantwortung entspringt. Euer Ehren, ich glaube, dass es auch Ihnen nicht entgangen sein kann, dass diejenigen, die Mr. Wilde in diesem Verfahren vertreten haben, eine schreckliche Beklommenheit vor dem Kommenden verspürt haben. Sie konnten ihre Augen nicht vor der Tatsache verschließen, dass das Urteil, das sich aus dem literarischen Befund und aus dem zugegebenen Verhalten des Klägers ergeben könnte, die Jury mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit veranlassen würde, zu sagen, dass Lord Queensberry, als er die Worte »der als Sodomit posiert« verwendete, Worte benutzte, für die es genügend Rechtfertigung gab. Dass sein Vater, der diese Worte unter den genannten Umständen benutzte, Anspruch auf äußerste Nachsicht und Umsicht habe und vom strafrechtlichen Vorwurf bezüglich dieser Aussage freizusprechen sei. Angesichts dessen hoffe ich, dass euer Ehren nicht der Meinung sein wird, dass ich die Grenzen meiner Verpflichtung überschreite, sondern vielmehr, dass ich etwas unternehme, um etwas zu verhüten, um uns allen etwas zu ersparen. Wenn ich mich an dieser Stelle einschalte und im Namen von Mr. Oscar Wilde erkläre, dass ich die Anklage gerne zurückziehen würde. Sollten Sie, euer Ehren, der Ansicht sein, dass dies zu diesem Zeitpunkt des Verfahrens und nach allem, was bereits vorgetragen wurde, nicht mehr statthaft ist, so bin ich, euer Ehren, in seinem Namen auch bereit, einen Freispruch des Angeklagten zu akzeptieren. Ich vertraue darauf, euer Ehren, dass das Verfahren auf diese Weise zum Abschluss gebracht werden kann. Soweit der Ankläger in diesem Fall bereit ist, sich mit einem Freispruch des Angeklagten abzufinden, glaube ich nicht, dass es Aufgabe des Gerichts, weder des Richters noch der Geschworenen sein kann, darauf zu bestehen, dass sensationsträchtige Details ausgebreitet werden, die auf den Ausgang des Verfahrens keinerlei Einfluss mehr haben können, da der Ankläger einem Urteilsspruch zugunsten der Gegenpartei bereits zugestimmt hat. Ich nehme seine Zustimmung zu einem Freispruch zur Kenntnis und die Jury wird dementsprechend das Urteil nicht schuldig fällen. Euer Ehren, Bestandteil des Urteilsspruches wird es natürlich auch sein, dass die eingereichte Verteidigungsschrift bewiesen ist und dem Gemeinwohl dient. Das ist natürlich im Urteil eingeschlossen. Das Urteil lautet also nicht schuldig. Der Urteilsspruch, davon gehe ich aus, lautet nicht schuldig. Aber er ist Resultat des Prozesses und lässt sich nur auf diesem Weg erreichen. Die Geschworenen beraten sich, ohne die Geschworenenbank zu verlassen. Meine Herren, halten Sie die Verteidigungsschrift in diesem Fall für bewiesen oder nicht? Ja. Sie stellen fest, dass der Angeklagte nicht schuldig ist. Und das ist Ihr einstimmiges Urteil? Ja. Und ebenso, dass die Aussage zum Wohle der Allgemeinheit an die Öffentlichkeit gebracht wurde. Euer Ehren, die Kosten der Verteidigung gehen natürlich zu Lasten von Mr. Wilde. Natürlich folgt das daraus. Und Lord Queensberry ist ein freier Mann. Oh ja, natürlich. 11.15 Uhr. Die Gerichtsverhandlung wird beendet. Oscar Wilde wird am 25. Mai 1895 wegen schwerer Unzucht zu 2 Jahren Zuchthaus mit Zwangsarbeit verurteilt. Am 19. Mai 1897 wird er aus der Haft entlassen. Er verlässt England und stirbt mit 46 Jahren am 30. November 1900 in Paris. Oscar Wilde im Kreuzverhör. Hörspiel nach der ersten vollständigen Niederschrift des Queensberry-Prozesses von Merlin Holland. Aus dem Englischen von Henning Thies. Es sprachen Oscar Wilde, Markus Kiepe, Carson, Ulrich Nöten, Clark, Christian Redl. In weiteren Rollen Werner Rehm, Wolfgang Carven, Franz Josef Steffens, Siegfried W. Kernen, Manfred Steffen, Hermann Lause, Dietmar Müß und Gerhard Hinze. Musik Wolfgang Florey. An der Harfe Ludmilla Muster. Ton und Technik Gerd-Ulrich Poggensee und Angelika Körber. Regieassistenz Ilka Bartels. Hörspielbearbeitung und Regie Norbert Schäffer. Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks mit dem Südwestrundfunk aus dem Jahr 2004. Dramaturgie und Redaktion Sibylle Becker-Grüll.